Kapitel 66 Adjektive als neutrale Nomen. Beispiel: Ich habe Paula eine hübsche Kette gekauft. Ich möchte ihr auch etwas Hübsches kaufen. Ich möchte ihr auch etwas Hübsches kaufen. Ich möchte ihr auch etwas Hübsches kaufen. Und jetzt Sie. Ich habe Paula eine hübsche Kette gekauft. Ich möchte ihr auch etwas Hübsches kaufen. Ich habe Paula neue Sportschuhe gekauft. Ich möchte ihr auch etwas Neues kaufen. Ich habe Paula schöne Ohrringe gekauft. Ich möchte ihr auch etwas Schönes kaufen. Ich habe Paula frisches Obst gekauft. Ich möchte ihr auch etwas Frisches kaufen. Ich habe Paul eine praktische Hose gekauft. Ich möchte ihm auch etwas Praktisches kaufen. Ich habe Paul eine coole Kappe gekauft. Ich möchte ihm auch etwas Cooles kaufen. Ich habe Paul ein kleines Souvenir gekauft. Ich möchte ihm auch etwas Kleines kaufen. Ich habe Paul ein schickes Hemd gekauft. Ich möchte ihm auch etwas Schickes kaufen.